Sura 110, An-Nasr, die Hilfe, offenbart zu Al-Madina 3 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wenn die Hilfe Allahs kommt und der Sieg, und du die Menschen zur Religion Allahs in Scharen übertreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Er ist wahrlich der, der die Reue annimmt.